Die Klerisei von Nikolai Jeskow, gelesen von Schalkmar. Drittes Kapitel. Was, sagt der Pillar, hätte ich von rechts wegen denn damals tun sollen? Ich hätte dem Vater Probst zu Füßen fallen und ihm sagen sollen, so und so stehen die Dinge. Nicht aus Bosheit, nicht aus Gehässigkeit habe ich das gesagt, sondern einzig um den Vater Zachary zu zeigen, dass ich zwar nichts von Logistik verstehe, aber darum doch nicht dümmer bin als er. Aber der Stolz übermannte mich und ich hing mich zurück. Ich ärgerte mich, dass er meinen Stab in den Schrank geschlossen hatte und dass dann noch der Lehrer Wronawka Präpudenzkisch dazwischen kam. Ach, ich sage, so böse ich auch auf mich selbst bin, es ist nichts gegen die Wut, welche ich auf den Lehrer Wronawka habe. Ich will nicht ich sein, wenn ich sterbe, ohne zuvor mit diesem Sohn der Hostienbäckerin abgerechnet zu haben. Das darfst du auch wieder nicht, unterbrach Vater Zacharia den Apiller. Warum denn nicht? Gottlosigkeit dulde ich nicht. Da frage ich nicht nach der Person. Und die Sache macht sich ganz von selbst. Ich fahre ihm mit der Faust in den Stoff, schüttel ihn tüchtig durch und lass ihn dann laufen. Jetzt geh und beschwer dich, dass du von einer geistlichen Person wegen Gottlosigkeit durchgewalkt worden bist. Der wird sich hüten. Ach du mein Gott, was war denn in mich gefahren, dass ich auf diesen Taugen nichts hören konnte? Und wie's möglich, dass ich ihn bis heute mir noch nicht richtig vorgenommen habe? Den Küster Sergei habe ich damals für sein Geschwätz über den Donner sofort verwichst. Den Kommissar, den Kleinbürger Danilka, der sich in den letzten großen Fasten unterstand, auf offener Straße ein Ei zu essen, habe ich unverzüglich vor versammelten Volke nach Gebühr an den Ohren gezaust. Und diesen Lümmel lasse ich immer noch frei herumlaufen, obgleich er mir das Ärgste angetan hat. Wäre er nicht gewesen, so würde es gar nicht zu diesem Zwist gekommen sein. Der Vater Probst hätte mir wegen meiner Äußerung über den Vater Zacharie gezürnt, aber nicht lange. Muss da dieser Wronawka kommen, und erbittert und gepeinigt wie ich bin, lasse ich mich von ihm aufhetzen. Er schwatzt mir vor, dieser Tavarosche Inschrift ist zu allem anderen auch noch dumm. Ich in meiner Bein müsste wissen, lächze förmlich danach auch dem Vater Savelisch was anzuhängen. Und so frage ich, was denn Dummes dran sei. Wronawka sagte, dumm ist sie, weil die Tatsache, von der in ihr die Rede ist, gar nicht feststeht. Und nicht nur das, sie ist überhaupt unglaubwürdig. Wer, sagt er, kann es denn bezeugen, dass der Stecken Aarons erblühte? Kann ein trockenes Holz Blüten treiben? Ich fiel ihm hier in die Rede und meinte, bitte sehr, Wanawa Veselje, solche Reden darfst du nicht führen. Der allmächtige Willen Gottes ist stärker als die Ordnung der Natur. Aber weil diese Unterhaltung bei der Akzise-Einnehmersfrau, der bis Jukner stattfand, welche allerlei Flüssiges aufgetischt hatte, lauter gute Weine, nichts als hohoho, Uso Tern und Umargo, so war ich wohl bis dieser und jener schon ein bisschen benebeln und der Wronawka redete sein gelehrtes Zeug in mich hinein. So war's ja auch, sagte er, das mal mit dem Menegel beim Gastmahl des Belsaza. Heute haben wir es als reinste Schwindel erkannt. Wollt ihr, so mache ich's euch gleich mit einem Fuß vor Streichhölzchen vor. Ich war starr vor Entsetzen. Er aber quasselt immer weiter. Und überhaupt, sagt er, es wimmelt dann nur so von Widersprüchen. Dann legt er los, wisst ihr, und redete und rede und widerlegte alles. Und ich saß dabei und hörte zu. Und nun noch dieser Umargo. Ich war schon gepeinigt genug und fing am Ende selber an, in freigeistigem Stil zu reden. Ja, sagte ich, wenn ich nicht sehe, was der Vater Savelisch für ein aufrechter Mann ist. Denn ich weiß, er steht vor dem Altar und der Rauch seines Opfers steigt kerzengerade empor, wie beim Opfer Abels. Ich möchte nur kein sein, sonst könnte ich ihn schon... Versteh dir wohl, so rede ich vom Vater Savelisch. Und diese Person, die bis Jukina, meinte, ja, versteht ihr denn selber, was ihr da schwatzt? Wisst ihr überhaupt, dass der kein Wert war? Und war denn, sagte sie, euer Abel nichts weiter als ein kleines Schaf, ein Grieche und Streber, eine Sklavennatur. Keiner aber war ein stolzer Mann der Tat. So, sagte sie, hatte der englische Schriftsteller Biron geschildert. Und nun legte sie los. Nach von all dem Umargo, schon so spiritualisiert, überkam ich plötzlich ein Gefühl, als müsste ich zum Kain werden, und damit Punktum. Als ich auf dem Heimweg bis zum Hause des Vaters Probst gelangt war, blieb ich vor seinen Fenstern stehen, stemmte wie ein Offizier die Arme in die Seiten und brüllte los. Ich Zar, ich Knecht, ich Wurm, ich Gott. Grandgültiger Gott, wie entsetzlich ist mir jetzt die bloße Erinnerung an meine Schamlosigkeit. Als der Vater Probst mein Gemecke vernommen, sprang aus dem Bette, trat im Hemd ans Fenster, stieß es auf und rief mit zorniger Stimme: »Geh zu Bett, du wütiger Kain!« Ihr könnt mir glauben, ich erbebte bei diesem Wort. Denn er hatte mich schon Kain genannt, da ich es doch erst werden wollte. Er hatte es vorausgesehen, ach Gott, ich konnte mich kaum nach Hause schleppen. Meine ganze Widerspenstigkeit war hin und bis auf den heutigen Tag kann ich seitdem nur trauern und stöhnen. War er in seiner Erzählung so weit gekommen, versank der Diakon gewöhnlich in Gedanken, seufzte und fuhr nach einer Minute in melancholischem Tone fort. Und nun fliehen und fließen die Tage dahin, aber der Zorn des Vaters Havelisch ist bis auf heute nicht von ihm gewichen. Ich ging zu ihm und klagte mich selber an. Ich klagte mich an und tat Buße. Ich sprach: »Vergebt mir, wie der Herr den Sünden vergibt.« Aber ich erhielt nichts zur Antwort als: »Geh.« »Wohin? Wohin soll ich gehen?« fragte ich. »Mit den Leuten, da werde ich wirklich noch zum Kain. Ich weiß es genau. Nur er allein, nur der Vater Savelisch vermag mich in Subordination zu halten. Und er... Bei diesen Worten kamen dem Diakon die Tränen in die Augen und leise aufschluchzend schloss er seinen Bericht. »Und er spielt ein so böses Spiel mit mir. Er schweigt. Was ich auch sage, er schweigt. Warum schweigst du?« schrie der Diakon plötzlich laut auf und fing nun wirklich an zu schluchzen. Dabei streckte er beide Arme in der Richtung aus, wo sich nach seiner Voraussetzung das Haus des Probstes befinden musste. »Weißt du, das wäre recht gehandelt. Ist es recht, wenn ich in meinem Amt als Diakon zu ihm trete und sage: Vater, segne mich. Und ich küsse dann seine Hand und fühle, dass sogar sie für mich eiskalt ist. Ist das recht?« Am Pfingsttage vor dem großen Gebet kam ich in Tränen, sah fließend zu ihm und bat ihn: »Segne mich.« Aber er zeigte keine Rührung. »Sei gesegnet«, sagte er. »Was soll mir dieser Formenkram, wenn alles ohne Freundlichkeit geschieht?« Der Diakon rechnet auf Trost und Unterstützung. »Verdient ihr seine Freundlichkeit«, sagte nur Vater Zachary. »Verdient sie dir ordentlich, und er wird dir verzeihen und wird gut zu dir sein.« »Wie soll ich sie mir denn verdienen, Vater Zachary?« »Durch musterhaftes Betragen.« »Was nützt mir denn all mein Betragen, wenn er mich überhaupt nicht bemerkt? Glaubst du, es ließe mich kalt, ihn jetzt immer so bekümmert, immer so tief in Gedanken zu sehen? Gott im Himmel, sage ich zu mir selbst, was mag ihn so beschäftigen? Am Ende gar quält er sich meinetwegen. Mag er mir auch noch so zürnen, er verstellt sich ja doch nur. Ich weiß, dass er mich lieb hat.« Der Diakon wandte das Gesicht ab, schlug mit der rechten Faust gegen die linke Handfläche und brummte: »Warte, du Hostienbäckerlümmel, das geht dir nicht so durch. Ich will in Wahrheit kein und nicht der Diakon Abchiller sein, wenn ich diesen Lehrer Warnowka nicht vor allen Augen zum Krüppel schlage.« Aus dieser Drohung allein kann der Leser schon ersehen, dass einem gewissen, hier erwähnten Lehrer Warnava Preponzienskisch seitens des Diakons Abchiller eine ernste Gefahr drohte. Und diese Gefahr rückte immer näher und drohender ran, je stärker und quälender Abchillers Sehnsucht nach dem verlorenen Paradiese wurde, die Sehnsucht nach dem eingebüßten Wohlwollen des Vaters Savelisch. Und endlich schlug die Stunde, da Voronava Präpotjenskisch seinen Lohn aus der Hand Apchilles empfangen sollte. Das Ereignis, mit dem das große Stargrotter-Drama beginnt, welches den Inhalt dieser Chronik bilden soll. Um den Lesern das Verständnis dieses Dramas einzuführen, lassen wir vorderhand alle Schleichwege beiseite, auf denen Apchilla, gleich einem amerikanischen Pfadfinder, seinem Feinde, dem Lehrer Voronavka, nachspürt. Versenken wir uns lieber in die Tiefen der inneren Welt, der dramatischsten Person unserer Geschichte und treten in jene Welt, die bisher noch allen, welche sie aus der Nähe oder aus der Ferne betrachteten, unbekannt und unsichtbar geblieben ist. In das reinliche Häuschen des Vaters Barbarossa. Vielleicht, wenn wir im Inneren dieses Häuschens stehen, finden wir ein Mittel, auch in die Seele seines Herrn zu schauen, wie man in einen gläsernen Bienenstock schaut, wo die Biene ihre wundersame Wabe baut, aus Wachs, das vor dem Antlitz Gottes leuchten, und aus Honig, der den Menschen erfreuen soll. Aber seien wir vorsichtig und rücksichtsvoll, ziehen wir leichte Sandalen an, auf das unsere Schritte Schall den sinnenden und betrübenden Probst nicht störe. Setzen wir die Tarnkappe aus dem Märchen aufs Haupt, damit unser neugierig Antlitz den ernsten Blick des würdigen Greises nicht verwirre, und lauschen wir mit offenem Ohr auf alles, was wir von ihm zu hören bekommen. Ende des dritten Kapitels, gelesen von Schalkmar.